Angenommen, er kam nach einer Stunde zurück, um das Beil wieder an seinen Platz zu legen. Nastassja jedoch war gerade heimgekehrt. Gewiss, dann musste man vorbeigehen und abwarten, bis sie wieder fortging. Wenn sie aber nun in dieser Zeit das Beil vermisste, es zu suchen begann und laut danach jammerte, so wäre doch schon der Verdacht geweckt oder wenigstens der Anlass zu einem Verdacht gegeben. Aber das waren doch nur Kleinigkeiten, an die zu denken er keine Lust und keine Zeit mehr hatte. Er dachte an die Hauptsache und schob die Kleinigkeiten für den Moment auf, wo er sich selber von allem werde zu überzeugen haben. Eben das aber erschien ihm entschieden unvorstellbar. So meinte er wenigstens. Er konnte sich zum Beispiel in keiner Weise vorstellen, dass er jemals aufhören werde, an dieses Vorhaben bloß zu denken, dass er wirklich aufstehen und einfach dorthin gehen werde. Sogar seine kürzlich unternommene Probe, das heißt der Besuch in der Absicht, sich endgültig den Tatort anzusehen, hatte er nur versucht auszuführen, nicht etwa in vollem Ernst, sondern eben bloß in dem Gedanken, ich will doch mal hingehen und es probieren, anstatt hier nur davon zu träumen. Und natürlich hatte er es nicht ausgehalten, hatte gleich die Absicht fallen lassen und war in unsagbarem Grimm über sich selbst davongelaufen. Indessen war, wie man meinen sollte, die ganze Analyse im Sinne der moralischen Lösung der Frage von ihm doch schon ins Reine gebracht. Seine Kasuistik war schon so geschärft wie ein Rasiermesser und er fand in sich selbst keine klaren Entgegnungen mehr. Zu guter Letzt glaubte er sich einfach selbst nicht und suchte eigensinnig, sklavisch, immer abseits tastend nach Entgegnungen, als ob ihn jemand dazu zwänge und hinter sich herzöge. Der letzte Tag aber, der so unerwartet eintrat und der alles mit einem Male zur Entscheidung brachte, wirkte auf ihn fast rein mechanisch, wie wenn ihn jemand an der Hand genommen und unwiderstehlich, blindlings, mit einer übernatürlichen Kraft hinter sich hergezogen hätte, ohne Widerrede, ganz als wäre er mit einem Zipfel seines Rockes in das Rad einer Maschine geraten und mitgerissen worden.